Vier Worte sind es, die in den alten Sprachen das schöne Wort Liebe umschreiben. Caritas, Eros, Agape und Amor. Mancher findet jedoch, dass dieses wunderbare Wort Liebe recht abgeschabt und abgenutzt ist, dass es Schrammen und Beulen bekommen hat. Kein Wunder, wenn sich jemand, der weltweit eine Autorität ist, nun der Liebe angenommen hat, und zwar auf seine Weise, der Papst. Heute hat Benedikt XVI. Seine erste Enzyklika verkündet unter dem Titel Deus Caritas Est, für die Nicht-Lateiner Gott ist Liebe. Herbert Agornik ist jetzt ins Studio gekommen, unser Kirchenredakteur. Die erste Enzyklika von Benedikt XVI., Herr Agornik, ist das eine Revolution, Tenor, mehr Sinnenfreude im Vatikan? Ja, so könnte man das vielleicht sagen. Ob im Vatikan, weiß ich nicht, aber diese Enzykliken sind ja auch nicht nur für den Vatikan geschrieben, sondern eben weltweit für die Christenheit. Also, es kommen alle auf ihre Kosten. Theologie-Gourmets, genauso wie die Bild-Zeitungsleser, wir erinnern uns, als er Papst wurde, titelte die Bild-Zeitung »Wir sind Papst«. Das war im Grunde genommen grundfalsch, aber genial komisch. Und gestern lautete ihre Schlagzeile vor der Sperrfrist, übrigens, die ist ja heute 12 Uhr, der Papst lobt die erotische Liebe. Das ist richtig, aber eigentlich auch nichts Neues, verspricht aber sexy Lesegenuss, denke ich mal, einer Enzyklika, die Sie und ich vielleicht nicht einfach so als Kopfkissenlektüre hinnehmen. Nun soll diese Enzyklika hat 50 Seiten und zerfällt, wie man so schön als Berliner sagt, in zwei Teile, nämlich einmal in den Teil, wo es um Gottes Liebe geht und einmal um die tätige Nächstenliebe der Kirche. Welche hat denn mehr Gewicht? Also auf jeden Fall natürlich der erste Teil, obwohl der Papst schon warnt im Vorwort, da sagt er, naja, der erste Teil, da will ich zeigen, wie Gottes Liebe mit der Realität der Menschen verbunden ist. Das kommt vielleicht etwas spekulativ daher. Das spekulativ, das sind übrigens für Theologen keine Schimpfworte, sondern das heißt nur reflektorisch, wir können das nicht alles beweisen. Aber das meiste im Leben kann man nicht beweisen, wenn einem jemand sagt, ich liebe dich, können Sie auch nicht nachprüfen, müssen Sie auch glauben. Und dann sagt er aber, der zweite Teil, der wird viel konkreter, den haben Sie gerade angesprochen, es ist die Caritas der Kirche. Das klingt aber, wenn man wie ich das alles bis zum Ende gelesen hat, etwas witzig, denn konkret im Sinne von Handlungsanweisungen ist dieser zweite Teil überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich meint das dieser blitzgescheite Star-Theologe auch gar nicht so, sondern meint es im Hegelschen Sinne gewissermaßen. Dieser Hegel, der hielt nämlich konkrete Handlungsanweisungen für pseudokonkret. Und für, wie er sich ausdrückte, absolut abstrakt. Die seien nämlich zeitgebunden nur der Aktualität hinterher und demjenigen, was gerade en vogue sei. Nein, man müsse etwas formulieren, was in jeder Situation, überall auf der Welt, übertragbar sei. Und das nun, der konkrete Teil in diesem Sinne, ist der erste Teil. Denn da geht es tatsächlich darum, wer Gott ist und was Gott ist. Denn erst, wenn ich weiß, wer ich bin, wie ich mich definiere als Mensch, kann ich auch entscheiden, was ich tun darf. Wenn ich aber mich selber als Mensch definieren will, dann muss ich mich erstmal fragen, was denn mein Gott ist, also an was ich mein Herz hänge. Und über das, woran Christen ihr Herz hängen sollten, redet dieser Papst, das ist der christliche Gott und der ist Liebe. Caritas. Iliane von Billerbeck, Sie haben es gerade zitiert. Das ist ja nur der Titel dieser Enzyklika, weil die Enzykliken, bis auf eine Ausnahme mal 1937, in Latein veröffentlicht werden. Würde das Ganze heißen Gottes Eros, klänge es schon weit erotischer und interessanter. Wenn nun so ein neuer Papst seine erste Enzyklika verkündet, dann war und ist das ja immer von immenser Bedeutung. Was sagt denn nun diese Enzyklika über den Papst? Und was sagt es über die aktuelle katholische Kirche? Sie sagt erstmal sehr viel tatsächlich über den Papst. Nicht im Sinne einer Regierungserklärung, denn der Papst ist ja kein Regent. Aber sie drückt aus, was für ihn wichtig ist. Dieser Papst ist offenbar der Ansicht, dass wir nicht über das falsche Tun von Menschen, Politikern und Christen und in der Kirche reden können, ohne darüber zu reden, dass wir vielleicht die falschen Bilder im Kopf haben. Wer falsch glaubt, kann nicht richtig handeln. Und deswegen sagt er, wer Falsches glaubt, kann auch nicht richtig handeln. Deswegen müssen wir uns mal überlegen, welches Bild haben wir von Gott. Und da sagt er, dieser Gott ist, nach der Definition des Judentums und Christentums, ein einziger. Es ist ein ausschließlicher Gott. Er kennt keine anderen Götter neben sich. Alles andere sind im christlichen Verständnis Götzen. Aber dieser Gott liebt. Er liebt einen Menschen. Das ist übrigens konstitutiv für das Christentum, denn in der Spätantike war das eine Sensation. Das Göttliche, das wurde geliebt, das wurde verehrt, aber dieser Gott des Christentums liebt selbst. Er hat also ein menschliches Gesicht. Und der Papst setzt dazu, er hat ein menschliches Herz. Dieser Gott kann tatsächlich leiden. Er kann mit dem Menschen mitleiden. Ein Papst, hat er mal gesagt, der nicht von dieser Welt ist, und er hat ja eine menschliche Seite, das ist Jesus von Nazareth, der kann auch nichts für diese Welt sein. Und deswegen sagt er, so wie Gott die Welt geliebt hat, nämlich unvoreingenommen, die Erotik Gottes ist sozusagen zur Agape geworden. Agape ist ein anderes griechisches Wort. Übrigens kommt das im Neuen Testament vor. Eros kommt im ganzen Neuen Testament gar nicht vor, sondern im Alten Testament. Und wer jetzt sagt, naja, sieht man doch wieder, lustfeindlich waren die Christen und die Juden, der liegt auch grundfalsch, denn die schönste Liebesgeschichte des der ganzen Weltliteratur vielleicht, findet sich im Alten Testament. Und das ist das Hohelied der Liebe. Wohlgemerkt das Hohelied der Liebe und nicht das Hohelied des Sexes. Welche Bedeutung hat denn nun diese Enzyklika für die katholische Welt? Sagt sie uns eigentlich was Neues? Das, was Sie jetzt geschildert haben, klingt doch so, als ob es, ich will dem Papst nicht zu nahe treten, aber eigentlich Plattitüden sind im Christentum. Plattitüden in dem Sinne, dass Sie natürlich sagen können, wenn Sie mit einem Menschen zusammenleben und der 10 Jahre bilanziert, Ihnen tief in die Augen guckt und Sie dann sagen, und was empfindest du für mich? Dann sagt er, ich liebe dich. Naja, was anderes hätten Sie ja auch nicht erwartet. Wenn er gesagt hätte, du bist mir gleichgültig, dann müssen Sie todtraurig weggucken. Aber dieser Papst sagt, kümmert euch nicht um alle möglichen Dinge des Überlebens der Kirche. Wir müssen nicht zu allem Möglichen Stellung nehmen auf dieser Welt. Zum Beispiel, wir müssen nicht vor allen Dingen mit uns beschäftigt sein. Er sagt, wir haben ein falsches Verhältnis zur Selbstliebe. Wir haben zum Beispiel unsere Körperlichkeit überhöht. Und wer denkt da nicht an Fitnessstudios und anderes, wo Menschen tatsächlich ihren Körper so hoch stilisieren, dass diese Körperliebe schon fast zur Körperverachtung wird. Nichts anderes ist wichtig. Man kann das auch übertragen. Wir haben unsere eigene Leistung ganz hochgestellt. Man kann sich definieren als leistungsbereiter Mensch über Geld, über Macht, über Einfluss. Dieser Papst sagt, definieren wir uns doch schlicht anders. Als geliebte Menschen, als beschenkte Menschen. Und wenn wir beschenkt sind und geliebt sind, können wir diese Liebe und dieses Geschenk schlicht weitergeben. Dann müssen wir uns tatsächlich nicht mehr so sehr mit uns selbst beschäftigen. Aber er macht sozusagen eine Pause im zweiten Teil und sagt, die Kirche kann auf diese Liebe, auf diese Caritas nicht verzichten. Das ist wie Marmorkuchen ohne Kakao. Das ist vielleicht ein interessanter Kuchen, in meiner Sprache ausgedrückt. Aber es ist Etikettenschwindel. Caritas, Liebe für andere Menschen, auch Strukturen verändern, mit anderen Menschen umgehen, ihr Leiden zu mildern, gehört zur Kirche dazu, wie der Kakao zum Marmorkuchen. Und genau darauf legt er Wert. Man kann nicht mal Caritas machen und mal nicht. Kirche, katholische Kirche, evangelische Kirche, Kirche definiert sich durch Liebe zum Menschen. Ich will noch mal auf einen kleinen Nebensatz eingehen, den Sie eben erwähnt haben. Da war zu hören, die Kirche soll also keine Stellung beziehen in der Welt, sich in die politischen Konflikte, sagen wir, für eine bessere Gesellschaft, nicht aktiv einmischen. Das kann man positiv werten, das kann man negativ werten. Wie werten Sie es? Dann werde ich diesen Satz etwas spitzer formulieren, und zwar mit einem Zitat. Der Papst sagt selber, als es um die Gerechtigkeit geht. Die Kirche hat nicht die Aufgabe, gerechte Strukturen in einem Staat zu schaffen. Aber sie muss den Staat an diese Aufgabe ständig erinnern. Wir müssten sozusagen die Ordnungen der Politik respektieren. Die sind für den Aufbau sozialer Gerechtigkeit und Strukturen verantwortlich. Aber wir müssen sie ständig daran erinnern. Und auch in einem noch so gerechten Staat wird die Caritas, also die menschliche Liebe, die jemandem, der strauchelt, aufhilft, nicht überflüssig sein. Aber nochmal, die katholische Kirche, die katholische Soziallehre, sagt dieser Papst wörtlich, will nicht der Kirche Macht über den Staat verschaffen. Sie will schlicht zur Reinigung der Vernunft beitragen und dazu helfen, dass das, was recht ist, auch erkannt und durchgeführt werden kann. Also, Aufbau gerechter Strukturen ist nicht unmittelbar Auftrag der Kirche, sondern der Ordnung der Politik. Dies ist für evangelische Christen in diesem Land immerhin seit 500 Jahren sozusagen Grundbestand. Hier wird es nur noch einmal wiederholt. Wir haben eine Trennung von Staat und Kirche. Und das sehe ich, um Ihre Frage jetzt spitz zu beantworten, außerordentlich positiv. Wir wollen keine Mullahs von Altötting, die dem Wirtschaftsminister vorschreiben, welche Mehrwertsteuer und welche Strukturen er einzurichten hat. Da steckt aber auch dieses Moment drin, das gerade die Theologie der Befreiung in Südamerika immer verkörpert hat, sich nämlich einzumischen in die politischen Prozesse. Ist das eine Absage an diese Theologie? Das weiß ich schlicht nicht, ob man das hieraus herauslesen kann. Ich glaube das nicht, aber ich finde symptomatisch für diese Enzyklika, was der Papst alles nicht sagt. Er hätte diese Frage ja beantworten können. Er hätte ja sagen können, und das hat zur Folge, dass ich nicht möchte, dass die Brüder und Schwestern in den Bischofskonferenzen sich zu solchen Fragen äußern. Dies alles tut er nicht. Er redet auch nicht über Empfängnisverhütung. Er redet nicht über Homosexuelle. Nein, er lässt das in der Sache sehr entschieden, aber im Ton sehr verbindlich im Sinne eines Kamingesprächs stehen, nicht offen. Er hat eine klare Position, aber er überlässt es. Er will verstanden werden in dem, was er sagt und nicht in dem, was man daraus vielleicht auch folgern könnte, aber was er nicht gesagt hat. Deus Caritas Est, Gott ist Liebe, über die erste päpstliche Enzyklika von Benedikt XVI. Darüber sprachen wir im Radio Feuilleton mit unserem Kirchenredakteur Herbert Agornik. Deutschlandradio.